Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Café Mondial. Also als Quotenknaller konnte man die Til-Schweiger-Tatorte ja schon im Fernsehen nicht bezeichnen. Und ab heute soll das im Kino besser werden. Na, wie der Kinotatort mit Til Schweiger gestern bei der Premiere in Berlin angekommen ist. Das hören wir gleich in Café Mondial. Ich bin Janine Horsch. Guten Tag. Spending the night. Oh, yeah. na na na oh na na na na na na. Everybody say it like. Oh na na na oh na na na na na na. Everybody say. Baby, I'm the one you like, yeah. I'ma give you what you like, yeah. Oh yeah. I'ma give it to you right, yeah. Best time of your life, yeah. Oh yeah. Baby, when you ready, tell her where you get the check. Girl, I know you ready, ain't even got a check. You been through the worst, let me show you who the best. You know I'ma get you right, girl, them boys to the left. Like, oh na-na, look what you done started. Oh na-na, why you gotta act so naughty? I'm about to spend all this cash. Oh, na-na. If you keep shaking that. Oh, na-na-na. Put your hands in the air if you're loving tonight. Oh, na-na-na. Keep your hands in the air if you're spending the night. Oh, na-na-na. Oh, na-na-na-na-na-na. Everybody say it like. Oh, na-na-na. Oh, na-na-na-na-na-na. Everybody say it. Celebrate, yeah. You the one they never had, yeah. Oh yeah. All the problems you done had, yeah. Lead them broke fellas in the past, yeah. Oh yeah. Girl, you had good, but I could give you better. I'll have you thinking about forever. I'm back, say, oh na na na. Look what you done started. Look what you done started. Oh na na. Oh na na. Why you gotta act so naughty? To spend all this cash. Oh, na-na, na-na. If you keep shaking that. Oh, oh. Oh, na-na-na. Put your hands in the air if you're loving if you're tonight. Loving tonight. Oh, na-na-na. Keep your hands in the air if you're spending the night. Es ist erst das zweite Mal, dass ein Tatort fürs Kino gemacht wurde. Der erste war Schimanski. Das war in den 80ern. Das war so die Zeit, wo ich laufen gelernt habe. Und der Tatortdarsteller Götz George war, gelinde gesagt, beliebt im Vergleich zu Til Schweiger. Dass der jetzt so die Meinungen spaltet, das macht es aber fast doppelt spannend, finde ich. Die Tatort-Krimis mit Schweiger sind entweder der totale Abschalter oder andere sagen endlich mal amtlich Action und Geballer. Ab heute können Sie auf großer Leinwand selbst entscheiden, was Til Schweigers Tatort-Kinofilm für Sie ist. Chiller of Duty ist die Fortsetzung der letzten vier Schweiger-Tatorte. Und die Frage, ob das im Kino gut ankommt, die haben gestern schon einige beantwortet. Die Besucher der Deutschland-Premiere in Berlin. Für einen deutschen Film war das echt der Hammer. Schicker, gib mir meine Tochter zurück. Vielleicht gefällt es ihr eher, wenn es ein wenig härter geht. Action, Adrenalin, da war alles dabei. Macht eine gute Figur im Film und kann man sich auf jeden Fall angucken. Ich habe Isabella verloren. Wenn ich verliere, ich nicht. Für einen deutschen Film war das einfach super. Coole Action, richtig gut. Also es klingt tatsächlich nach einem Gucktipp. Im Kino hat so ein Schweiger ja auch wesentlich größeren Erfolg, muss man ja echt mal sagen. Ab heute in den Kinos der Tatort mit Til Schweiger. Chiller of Duty. Could you be so alive? parler, comme c'est joli, j'essaie de me rappeler encore une fois les accords de ce rock qui pétonnait comme les Anglais. Oh, laisse que tu puisses en Schaffe hier in Funkhaus Europa. Wollen Sie mal was ganz Skurriles shoppen? Dann vielleicht was Japanisches? Achtung, Achtung, es wird noch kurioser. Japanisch kann ja schon Sushi sein. Nein, man kann ja im Internet viel kaufen, ne? Aber ein Mönch, das würde ich sagen, ist skurril, oder? In Japan gibt es jetzt Mönche zum Mieten und zwar über Amazon. Der Service heißt Rent a Monk. Verrückte Sache, die uns unser Mann in Tokio, Jürgen Hanefeld, jetzt mal erklären soll. Mönche zum Mieten, wer braucht denn das und wofür bitte? Eigentlich jeder, der hier Buddhist ist, und das sind die meisten, also 2/3 aller Japaner sind Buddhisten und leihen sich oder mieten sich Mönche, wenn irgendein Verwandter verstorben ist. Die kommen entweder ins Haus oder aber man geht in den Tempel zu einer großen Trauerfeier. Und das machen ganz viele Japaner. Nur über Amazon das zu machen, ist schon sehr ungewöhnlich. Und da sind auch nicht alle begeistert, weil das ist so ein Billigangebot. Und in Wahrheit ist es nämlich sehr teuer. So eine Zeremonie kostet so umgerechnet zwischen 8.000 und 10.000 Euro. Und Amazon bietet das an für, ich glaube, so 500 oder so. Da sind natürlich auch die Buddhisten nicht begeistert, weil sie damit kein Geld verdienen können. Jetzt habe ich auch immer gedacht, Buddhisten sind wirklich was Heiliges, was Unantastbares, was sehr, sehr Besonderes. Und wenn es das jetzt bei Amazon gibt, ist das nicht vielleicht auch ein bisschen rufschädigend, wenn man sich da anbietet? Ja, sehe ich auch so. Nur die haben natürlich keinen Papst, der das verbieten kann. Also ich habe gestern noch mit einem Oberpriester hier gesprochen und der findet das auch ganz widerlich. Aber für seinen Tempel gilt das nicht. Die machen das nicht. Er kann aber nicht allen buddhistischen Mönchen verbieten, das zu tun und Verträge mit Amazon zu erfüllen. Denn es gibt eben keine oberste Autorität hier, die da eingreifen kann. Also wenn irgendeiner, ein junger Mönch, sage ich mal, das tut, dann tut er das sozusagen auf das eigene Gewissen und auch auf eigene Rechnung. Was könnte denn die Motivation für so einen Mönch sein, sich über Amazon mieten zu lassen? Es spricht ja bisher alles dagegen. Man hat Ärger mit den Kollegen, weil die sagen, du verscherbest dich für einen Dumpingpreis und man verdient auch nicht besonders gut. Nee, aber mehr als nichts. Also das Problem ist, dass generell der Buddhismus hier so ein bisschen rückläufig ist. Und viele Leute haben nicht mehr das Geld für solche Feiern und wollen es vielleicht auch nicht ausgeben. Es ist wirklich die Billiglösung für Leute, die sich vielleicht was Schöneres nicht leisten können, was die Kundschaft angeht. Und genauso für die Mönche, die auch Probleme haben, sich zu finanzieren. Es gibt hier keine Kirchensteuer. Also der ganze Buddhismus, jeder Tempel einzeln, muss sich selbst irgendwie finanzieren. Und wir haben ja inzwischen auch zum Beispiel Bars, wo man abends ein Drink nehmen kann und hinterm Tresen stehen Mönche und servieren das. Und alle möglichen Lösungen, wie wir an Geld herankommen, das ist ein ernstes Problem in diesem Lande. Und irgendwelche Mönche sind dann auf diese Idee verfallen, sich mieten zu lassen für eine heilige Zeremonie, die natürlich dann nicht mehr ganz so heilig sein kann. Aber Amazon ist als Online-Händler in dem Fall auch eine gute Werbeplattform für den Buddhismus. Deswegen gibt es viele Mönche, die sich über den Amazon-Service Rent a Monk mieten lassen. Und warum die das machen und wie das ankommt bei den japanischen Buddhisten, das hat uns Jürgen Hanefeld aus Tokio erklärt. Vielen Dank. Tus ojos sobre mi boca, mis ojos en otra cosa. Tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar todo lo que una dama no debe contar. La música fluye, tus ojos me huyen, te quiero amar. Caminas al filo de mi precipicio fingiendo saltar. Y ganas son una roca, es cosas que no se tocan. Al gato a explorar los tejados de tu suspirar. Me deslizo tus problemas y cuenta te das. Hey. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. Si te quitan los tacones, corre mucho más. Ay, ay, ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deja enredar. Se acuestan tus labios, te arranca un suspiro de sal. No deberías haberme tentado, te gusta jugar. No confundas la dulzura con la temperatura. Pero que yo nunca te imaginé mi estrellita y así en este plan. Pero yo a ti te conozco y sé por dónde vas. Si no quieres flamenquito, no toques la palma. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. Es muy tarde para echarte atrás. Ay, ay, aunque me interesa, no sé. corazón, esto es facilito. Tan facilito, tampoco soy tan facilito. Tampoco soy tan facilito. Un pasito de la, un pasito para atrás. Quita los tacones, corre mucho más. Mucho más. Un pasito de la, un pasito para atrás. Mejor doy un paso atrás. Si te pintas tú los labios, corre mucho más. Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deja enredar. ¿Dónde he oído yo esto antes? Tú te acercas y yo doy un paso atrás. Yo doy un pasito adelante, los miedos, corre mucho más. Si te quitas los zapatos, corre mucho más. Te doy cuerda y aunque me interesa, soy una de esas. Vuelta a darle muñequita, mira mi papá. Que tan fácilmente se dame ropa. Neu im Funkhaus Europa. Aus Großbritannien und Jamaika. I'm in Control. Von Aluna George featuring Popcorn. See them at first light after a long night, and see the sky take shape, but I wanna see the stars burn after I had my turn. Nein, das sind nicht. nicht Major Lazer, das denke ich zwar auch immer, wenn ich den Song höre, aber das sind Luna George zusammen mit Popcaan. Also stilistisch alles nicht weit weg voneinander. Passt aber auch wunderbar. Popcaan macht so den jamaikanischen Dancehall-Party-Part und die klaren, poppigeren EDM-Töne kommen von der Luna Francis und das ist dann die neue Single I'm in Control, auch neu in ihrem Global Sounds Radio. Aber jetzt gibt's Major Lazer, weil Zwillinge soll man nicht trennen, ne? Gleich hinterher, zusammen mit Ellie Goulding und Powerful. Oh mama, my, what you do to me? Like lightning when I'm swimming in the sea. From the very first time we loved, from the very first time we touched, walking on wires and power lines, you put your body on top of mine. Every time that you lift me up to the heaven and stars above. Oh, Lord of mercy, I'm begging you, please. I'm feeling drained, I need love. You charge me up like electricity. Don't stop my heart with your love. There's an energy when you hold me, when you touch me. It's so powerful. When you hold me, when you touch me, it's so powerful. There's an energy when you hold me, when you touch me, it's so powerful. I can feel it when you hold me, when you touch me, it's so powerful. I couldn't leave if I wanted to. Something keeps pulling me back to you. From the very first time we loved, from the very first time we touched. The stroke of your fingers, the scent of you lingers. My mind running wild with thoughts of your smile. Oh, you gotta give me some. Oh, you could give it all. So powerful, I can feel it when you hold me, when you touch me. It's so powerful, powerful, powerful. I can feel it when you hold me, when you touch me. It's so powerful. There's an energy when you hold me, when you touch me. It's so powerful. Like fire, electricity. When you're close, I feel the sparks. Takes me high to infinity. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. In Bochum auf 103,3. Confonderanno le stagioni, guardami negli occhi che si incrociano coi tuoi, stiamo insieme, offrimi da bere, pensa quanta gente che è passata già di qui, quanti tradimenti e matrimoni, pensa quante volte sembra proprio che non va, e poi cambia tutto in poche ore, e non è scritto da nessuna parte che io e te avremmo avuto vita regolare, non è mica vero che tristezza ed allegria sono distribuite in modo uguale. È un'estate bellissima, è finita di già, una moto che parte, una sonda su Marte, un ricordo che brucia ancora, perché è pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di vita. vita. Quando sarai lì a fare ginnastica, mentre fuori c'è quel tempo grigio, nelle cuffie il ritmo di una musica che ti porta in qualche posto figo, tutti quanti presi da qualcosa di importante che non è importante per niente. Siamo indaffarati a cancellare le impronte della nostra vita precedente, e non è scritto da nessuna parte che io e te avremmo avuto vita regolare. Non è mica vero che tristezza ed allegria sono distribuite in modo uguale. È un'estate bellissima, è finita di già, una moto che parte, una sonda su Marte, un ricordo che brucia ancora, perché è pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di vita. Tutte le promesse che hai dimenticato poi, te lo dico, non ti preoccupare. In questa avventura siamo tutti marinai, non c'è vento che potrà ingannare. Dentro a quel bicchiere di tequila che berrai, quando avrai qualcosa a cui brindare, mettici una goccia delle lacrime che noi mescolammo in fondo al nostro amore. E non è scritto da nessuna parte che io e te avremmo avuto vita regolare. Non è mica vero che tristezza ed allegria sono distribuite in modo uguale. È un'estate bellissima che ricomincerà, una moto che parte, una sonda su Marte, un ricordo che mi emoziona, perché è pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di vita. Perché è pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di vita, perché è pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di vita. Giovanotti in Funk aus Europa. An dem Tag, an dem wieder diese Zeit losgeht, wo ich meinen eigenen Bruder nicht erkenne, also im wahrsten Sinne des Wortes, mal Pinguin, mal was weiß ich, Karneval geht los. Und warum das gut für die Wirtschaft ist, das erfahren Sie gleich hier in Café Mondial nach P-Square und Chase the Money. Wahrscheinlich einer von vielen Songs, die wir spielen, die nicht an Karneval laufen. Hey, now I'm giving my testimony. I'm killing the beat and I'm giving them heat, so. I don't chop the money, I don't taste money. My guy, I'm allergic to poverty. So I'm using my sense to gather the properties. No time, like a statue of liberty. Nobody knows tomorrow, so I'll be holding my destiny. As if it's in a jungle, some people they bubble. I continue the struggle, the struggle they double my hustle. As if it's in a jungle, some people they bubble. I continue the struggle, they double my hustle. Now I'm giving my testimony. I'm killing the beat and I'm giving them heat. So. Now I'm giving them everything. I'm living my life, I don't chop the money. Testimony, hey. Now my testimony, testimony, my testimony. I don't chop, I don't testimony, hey. I don't testimony, hey. Now my testimony, testimony, my testimony. I don't chop, I don't testimony, hey. I don't testimony, hey. Je m'appelle Chop Money. Hey. It's good to be saving for rainy days, not so, cause you know easy, hey. Life is so delicate, oh. So make Kuna see me as evidence. Baba God, mama confidence. Yes. His blessings are endless. So, hey. As if he say na jungle. Oh. Some people they bubble. Oh. Hey. I continue the struggle. Oh. The struggle they double my hustle. Oh. Hey. As if he say na jungle. Oh. Some people they bubble. Oh. Hey. I continue the struggle. Oh. They double my hustle. Yeah. Now I'm giving my testimony. Oh. I'm killing the beat and I'm giving them heat. So. I don't chop money, hey. I don't test money, hey. Now my testimony, testimony, my testimony. I don't chop, I don't test money, hey. I don't test money, hey. Now my testimony, testimony, my testimony. I don't chop, I don't test money, hey. I don't test money, hey. Testing, testing, 1, 2, 3, hey. Okay. Je m'appelle Chop Money. As if he say na jungle. Some people they bubble. I continue the struggle. The struggle they double my hustle. As if he say na jungle. Some people they bubble. I continue the struggle. They double my hustle. Yeah. Now I'm giving my testimony. I'm killing the beat and I'm giving them heat. So. I don't chop money, hey. I don't test money. Now I'm giving my testimony. Oh. I'm killing the beat, I'm giving them it. So. Now I'm giving them everything. Oh. I'm living my life, I don't chop money. Hey. I don't test money. Hey. Now my testimony, testimony, my testimony. I don't chop, I don't test money. Hey. I don't test money. Hey. Testimony, testimony, my testimony. I don't chop, I don't testimony. I don't testimony. No, my testimony, testimony, my testimony. I don't chop, I don't testimony. I don't testimony. Na, fassen Sie sich an die Brust und suchen Ihren Schlips. Ah, dann arbeiten Sie sicher irgendwo, wo Karneval gefeiert wird. Denn heute bricht der Wahnsinn wieder los. Wenn Ihnen, vor allem in NRW, ist das ja so, die Bundeskanzlerin oder Jack Sparrow oder am besten noch beide miteinander knutschend entgegenkommen oder entgegentaumeln manchmal, dann halten Sie durch bis Aschermittwoch, dann sind die alle wieder weg. Karneval ist so überhaupt nicht meins. Aber hier die gute Nachricht für alle, denen es genauso geht. Die Party-People an Karneval tun was für die Wirtschaft. Und für alle, die von heute an tagelang durchschunkeln und bützen, ihr tut was für die Wirtschaft. Und das ist Funk aus Europa-Reporter Lars Krumpen-Tuschwert. In Köln sind am Karneval nicht nur mehrere Millionen Jäcke in Feierlaune. Auch Wirte, Kioskbesitzer oder Taxifahrer haben Grund zum Tanzen. Denn an Karneval geben viele Menschen an einem Tag so viel aus wie sonst in einer kompletten Woche. 50 bis 100 Euro für Getränke an sich und für Essen zwischendurch, wenn man so durch die Stadt geht. 50 Euro, Kölsch. 150 Euro, ich sag mal Eintritt. Getränke, ein bisschen Verzehr. Bei über 1 Million Besuchern und hunderttausenden Kölnern, die an mehreren Tagen feiern, kommt viel Geld zusammen. Wie viel, weiß der Volkswirt Michael Hüter. Er ist Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Man kommt auf 460 Millionen Euro Umsatz, also sagen Sie mal eine halbe Milliarde. Das teilt sich dann so auf 165 für die Gastronomie, 90 für Kostüme und Spielwaren, für Transport nochmal so viel und für sonstiges Hotellerie. Also da kommt einiges zusammen, was sich mit diesen wenigen Tagen, ja, wo man es wahrnimmt, verbindet. In Köln wird also innerhalb von wenigen Tagen so viel verdient wie in manchen Branchen in einem ganzen Jahr. Nur beim Münchner Oktoberfest wird mehr Umsatz gemacht. Für Kostümgeschäfte, Büttenredner oder Bands ist Karneval eine lukrative Zeit. Außerdem werden neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Rechnungen, die man da so aufstellen kann, gehen auf eine Größenordnung von 5000 Arbeitsplätzen, die in einer bestimmten Art und Weise durch den Kölner Karneval stabilisiert, unterstützt und ermöglicht werden. Nach den Übergriffen in der Silvesternacht war in Köln die Sorge groß, dass weniger Gäste kommen und Umsätze zurückgehen. Doch trotz aller Negativschlagzeilen sind Hotels in diesem Jahr genauso gut gebucht wie im vergangenen Jahr, sagt Matthias John vom Hotel- und Gaststättenverband. Wir gehen weiterhin davon aus, dass es überhaupt kein Problem ist, diesen Karneval so zu feiern, wie wir ihn feiern wollen, wie er üblich ist. Es ist auch so, dass wir auch nicht über Besucherrückgänge oder sowas zu sprechen haben. Die Besucherzahl des Kölner Karneval ist nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft seit Jahren stabil. Etwa 1,5 Millionen Menschen kommen während dieser Zeit in die Stadt. Daran ändert auch eine schlechte Wirtschaftslage, Schnee oder strömender Regen nichts, erklärt Volkswirt Michael Hüter. Regen hält die Leute nicht wirklich ab. Also der Karnevalist ist hartleibig, er ist wettergestählt, er kommt. Allerdings haben wir festgestellt, wenn die Sonne scheint, wenn die Temperaturen ansteigen, dann kommen doch pro Grad dann, die höher liegen, 23.300 Zuschauer mehr. Mit einer Karnevalsparty mitten im Sommer wollen Gastronomen nach erfolgreicher Premiere im vergangenen Jahr auch diesmal wieder kräftig Kasse machen. Auch wenn es den traditionsbewussten Kölner Karnevalisten gegen den Strich geht. Aber ein Hoch für die Konjunktur, ein Hoch auf Karneval, ist ein regelrechter Ankurbler, sagt Funk aus Europa-Reporter Lars Krupp. Cabe a razão de cada ter sua visão. Sem contenção, só na emoção, pra ser feliz sem resistir. De puro não pra explicar essa tua intenção. Mas sem contenção de emoção, sem contenção, sem contenção, sem contenção de emoção, sem contenção, sem. De puro não pra explicar essa tua intenção. Mas sem contenção de emoção, sem contenção, sem contenção, sem contenção de emoção, sem contenção, sem contenção. Cabe a razão de cada ter sua visão. Só com atenção, sem coração, mas é no tempo sem sentir. Sendo uma pura ilusão, só viver de emoção. Mas sem contenção de emoção. Europa. coach, I'm headed north, I hope it doesn't rain. Went from playing community ball to balling with the majors. Oh, what you major? Yeah, nigga, I ran bases, pitch flame, I call plays, remove labels and fuck fame. That killed all my favorite entertainers. Nothing short of amazing. Short on my patience. Say, I don't play that shit. I don't ever forget. And don't forget that dot, nigga, you paid for it. I spent years being called out my name, living under my greatness. But what don't kill me is motivation. My faith is buried somewhere underneath the town until it's paid for. Strawberry season, my sweetheart has come around. Anderson Park, The Season in Funk aus Europa. Ich bin ja großer Fan von Upcycling, also aus alten Sachen wieder was Neues, Sinnvolles machen. In New York zum Beispiel machen die aus alten, ausgedienten Telefonzellen WLAN-Hotspots. Kostenloses Netz für alle soll da entstehen. Und in Berlin, der Hauptstadt des kreativen Partyvolks, gibt es jetzt sogenannte Telediscos. Die kleinste Disco der Welt also. Eine Telefonzelle wurde zur Jukebox umgewandelt. Das heißt, wenn man da eine Nummer wählt, dann kommt Musik. Und diese Telediscos kann man sogar mieten. Gut, vielleicht nicht für die nächste große Facebook-Party, aber da würde ich sagen, wer ein Date hat, mit dem er es ernst meint, Engtanzen ist alles, was man da machen kann. Hier ist Willy William mit Ego in Funk aus Europa, ihrem Global Sounds Radio. Miroir, dis-moi qui est le plus beau, quitte à devenir mégalo, viens donc chatouiller mon ego. Allez, allez, allez, laisse-moi entrer dans ta matrice, goûter à tes délices, personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez, je ferai tout pour t'accompagner, tellement je suis borné, je suis bien dans ma bulle. Allez, allez, allez, tout est beau, tout est rose, tant que je l'impose, dis-moi qui est le plus beau. Allez, allez, allez. Miroir,